Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 16. Januar 1789. Fußfällig möchte ich dich bitten, dein neues Gedicht nicht zu übereilen. Es wäre unverantwortlich, wenn du die Lust daran verlieren solltest und es nicht den Grad von Vollendung erlangte, dessen es wert ist, dass der Inhalt ganz nach meinem Sinne ist, wirst du mir ohne Versicherung glauben. Aber auch als Gedicht kann es dein Meisterstück werden. Wenn dir das Gedicht zu lang scheint, so glaub ich nicht, dass du durch Ausstreichen gewinnst. Versuche nur erst, die Strophen so zu versetzen, dass vom Bekannten zum Unbekannten fortgeschritten wird und das Interesse immer steigt. Solange die Erwartung gespannt wird, kann man das Gedicht nicht zu lang finden. So tut zum Beispiel die Strophe, die ihr als Kind etc. nach dem Vorhergehenden keine Wirkung, kaum wüsste ich ihr einen andern Platz anzuweisen als unter den ersten Strophen, die von den anerkannten Verdiensten der Kunst handeln. Von Seiten der Anordnung, glaub ich, kannst du ihm noch mehr Vollkommenheit geben, wenn du dir die Mühe nicht verdrießen lässest, den vorhandenen Stoff so lange durcheinander zu werfen, bis das schönste Ganze herauskommt. Vielleicht wirst du da einige von den ausgestrichenen Strophen wieder aufnehmen, wenn sie als Glied in die Kette passen, und ich zweifle, ob es noch etwas auszustreichen geben wird, höchstens der Anfang, der mir nicht zu dem Tone des Ganzen zu passen scheint. Es ist doch eigentlich ein verbrauchtes Bild, und zwar nicht von der edleren Wirkung der Kunst, die dein Stoff ist. Um die Verse ist es freilich schade, auch scheint mir der Sprung von der ersten zur zweiten Strophe zu auffallend. Im Einzelnen habe ich nur bei folgenden Stellen etwas zu bemerken. E von des Denkers Geist etc. kann man sagen, ewiger Raum für unendlicher Raum, verzehrend über Sternen etc. ist dieser Gedanke richtig? Kindisch ist dies Wort edel genug? Armen dieser Amme etc. macht einen Übelklang. So denkt in jugendlicher Schöne etc. passt dieses Bild. Stolzen Bogen der über Sternen etc. ist dies nicht Schwulst? Stellet es in Glorie etc. Warum nicht eine Glorie? Hades etc. ist dies nicht gesucht? Was ist der Menschenleben etc. passt dies zum Vorhergehenden? Als er sie gegeben, wird dunkel, weil der Mensch das nächst Vorhergehende ist. Ionien ist man viersilbig zu lesen gewohnt. Der Schluss hat mich entzückt, denke dir diesen als Ziel, Pointe, Entwicklung, wie du willst, alles Vorhergehende muss darauf stufenweise vorbereiten, so, dächte ich, müsste ein treffliches Ganze entstehen. Übrigens habe ich mir das Gedicht abgeschrieben und werde noch darüber brüten. Mit deiner Negotiation bin ich sehr zufrieden. In 14 Tagen denke ich dir, den Anfang schicken zu können. können. Zugleich werde ich bei dieser Gelegenheit an Wieland schreiben. Was Wieland von Noten sagt, bezieht sich wohl auf Gibbons Ausfälle gegen das Christentum. Bei dem Fragmente über Mahomet wüsste ich keine zu machen, ohne mich in Untersuchungen einzulassen, die mich zu weit führen würden. Übrigens ist von Gibbons zweitem Werke, aus welchem dies Fragment ist, noch nichts übersetzt. Das erste Werk schließt nämlich mit dem Untergange des okzidentalischen Kaisertums und das zweite mit der Eroberung von Konstantinopel. Ich bin diese Tage über sehr zerstreut gewesen. Vielleicht merkst du es an meiner Kritik. Meine erste ruhige Stunde gehört dir. Jetzt lebe wohl. Minna und Dora grüßen. K.